Wenzlau. Bye. see what I have seen. Blackbuster Mega Mix, der Remix von Intrance. Ab nächste Woche im gut sortierten Fachgeschäft. korrekte man. Nächste Station, Konstablerwache. We'll be right back. 21 Uhr und gleich 30 Minuten, H3 Radioservice und wir haben keine Meldungen. Wenn ihr uns anrufen wollt, Telefonnummer 069 155 691 069 155 691. Bueno, muchacha, aquí estoy. Y lo que te gusta a ti. Supernatural. natural power. Sanders, Show Me. Nächste Woche im Fachgeschäft. And Das ist die neue Culture Beat, Mr. Vane. Culture Beat wird am 8. April in meiner Party, auf meiner Party auftreten im Dorian Gray. 8.4. im Dorian Gray Spring Break. Calling Mr. 22 Uhr und 2 Minuten, hier ist H3 mit dem Radioservice ab Frankfurt Richtung Kassel zwischen Frankfurt-Westhafen und dem Nordwestkreuz Frankfurt. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Raise your hands in the air. seconds and we're gone for auto sequence. 31 seconds. 31 seconds. 31 seconds. 31 seconds and we're gone for auto sequence. 31 seconds. Um 22.12 Uhr H3 Radioservice mit einer Sondermeldung A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Hedemünden und Friedland nach LKB. Brand 3 Kilometer Stau. Yeah. We'll be right back. Wir wollen versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Hollerie. Hollerie, die Dudel. Dudel, Jö. Jö. Herr von Lilienkron, Hollera. Hollera, die Dadel, Do. Danke. Frau Hobenstedt. Hollera, da. Hollerie. Hollerie, die Dudel, du. Du Dödel, die. Hollerie, du Dödel, du. Du Dödel, die. Im ganzen Satz. Holleröde, dudel, dö. Du dödel, die. Dö, dudel, dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie, dudel, do. Die dudel, dö. Du dödel, die. Hollahi. Hollerie. Hollerie, dö, die. Du dödel. Du dödel, die. Und alle bitte. HR3 Club Night mit Thorsten Fenzlau. 22 Uhr und gleich 30 Minuten H3 mit dem Radioservice A5 Frankfurt Richtung Kassel. Zwischen Frankfurt Westhafen und Nordwestkreuz Frankfurt wegen Bauarbeiten stockender Verkehr. A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Hedemünden und Friedland Bergungsarbeiten, dadurch 3 Kilometer Stau. Oh, Everybody online. State issued any statement, but there seems to be no question that there actually is a large unidentified object circling the Earth at incredible speed. This is Elmer Davis again. We still don't know what it is or where it comes from, but there's something there. It's been tracked around the Earth by radar, traveling at a rate of 4,000 miles an hour. This is not another flying saucer scare. Das ist The Real Trance von Basement Del Array, jetzt auf CD, der Remix. We'll be right back. rêve. Et j'ai enlevé ce morceau de sucre, ce morceau de sucre blanc. Et ça m'a complètement occupé. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir, allez. Bonsoir, allez. 23 und eine Minute H3 Radioservice A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz. Bauarbeiten, dadurch 2 Kilometer Stau. A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Hedemünden und Friedland Bergungsarbeiten, dadurch 3 Kilometer Stau. HR3 Club Night. Mit Thorsten Fenslow. Aus dem Dorian Gray. Das ist der Remix von Public Art, I Wanna Feel the Music. Mit der ersten Sektion von Snap, Jackie und Tina Harris. Die beiden treten auch auf der Party auf Dorian Gray, 8. April, Spring Break mit Culture Beat, Dr. Baker und Public Art live on stage. Ich mach Musik und der Kenneth Baker aus Dänemark. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. So, außerdem haben wir im Dorian Gray am 4. April die Mega Abi Party, die offizielle Mega Abi Party ab 21 Uhr. Where you go? Und am Karfreitag, den 9.4. im Dorian Gray Electronic Eastern. Alright. Das Ei mit Talla. Peter Skogelstedt, aus Kopenhagen. Und Andy Dux. I wanna feel the music. music, please. Einen Brief schreiben will, Baba, muss da die Altpostleitzahl nehmen oder die Neupostleitzahl? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur. Du müsst doch langsam wissen, dass du die neue nehmen musst. Die alte war denen von der Post doch zu kurz, die wollen jetzt längere. Ach so, dann nehme ich beide, dann wird sie noch länger. Musik. short time, so you'll have to stay very close to your transport. You're watching a stage play. A banquet is in progress. The guests. General Rykin thinks it's dangerous for any ships to leave the system until we've activated the energy field. Rachel is an experiment. Rachel is an experiment. Das ist Synergy at Work, Experiment, der Remix auf CD. I think you just can't bear to let a gorgeous girl like this. Zyklotron Hypnotize, wenn ihr uns anrufen wollt, 069 155 691. Klaus freut sich. Thank you. 23.30 Uhr HR3 Radioservice A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz Bauarbeiten, dadurch 2 Kilometer Stau. Fascist groove thing. Brothers, hearts are back in power. Across that great wide ocean, Bush's dude, you can't elect. Fascist God in motion. Brothers, sisters, we don't need that fascist grouping. Brothers, sisters, we don't need that fascist grouping. Generals tell him what to do. Stop your good time dancing. Train their guns on me and you. Fascist thing advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that group thing by the throat. Throw it in the ocean. We don't need this fascist grouping. We don't need this fascist grouping. Your real tonight, you move my soul. Let's cruise out on the dance floor. Come out your house and dance your dance. That fascist group thing. Rapid. Brothers, sisters, we don't need that fascist group thing. Rapid. Brothers, sisters, we don't need that fascist group thing. Club Night. Mit Thorsten Fenslow. Aus dem Dorian Gray. Club Night. Thank you. Das war die H3 Club Night mit Thorsten Fenzlau. Meine nächste Club Night ist, glaube ich, am 22. Mai. Dann haben wir am 15. Mai 3 Jahre Club Night. Offizielle Party. Ja, und dann möchte ich euch nochmal die Party am 8. April im Doing Grey ans Herz legen. Tschüss. Somebody. The people. 24 Uhr vom Hessischen Rundfunk.